إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch nicht vergessen. Barakallahu fikum. Und heute ist nicht Koran. Da hat der Admin sich heute vielleicht einen Tag vorgezogen. Heute ist Dienstag. Das heißt, wir haben heute Subul al-Salam. Wir haben heute Subul al-Salam, ja? Yalla, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Man kann sich vertippen, kein Problem. Al-Hadith. العشرين بعد الثلاثمائة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في الوجوب وفي مواضع السجود، والجمهور على أنه سنة، إلا الأحناف قالوا بأنه واجب غير فرض. واختلف أهل العلم كذلك في عدد السجدات في القرآن. هذا السجود يسمى سجود التلاوة، يسمى سجود التلاوة، ويشرع في الصلاة وخارج الصلاة، يشرع في الصلاة وخارج الصلاة. اختلف أهل العلم أولا في حكم هذا السجود، هل هو واجب أم أنه مستحب؟ والصحيح أنه مستحب، والله تعالى أعلم. ثم اختلفوا في عدد سجدات التلاوة في القرآن، فقالوا يكون 11 موضعا، وقالوا في 14 محلا، وقالوا في 15 يسجد للتلاوة. والكل متفق على 8، ولكن اختلفوا في الزيادة عن 8. واختلفوا أيضا هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة، يعني الطهارة، خارج الصلاة. طبعا إذا كان يصلي فأكيد عنده طهارة، أما إذا ما كان يصلي فاختلفوا بذلك. الأفضل لك حتى تنال الأجر، تعال اخترق، بارك الله فيك، قرب له. اختلفوا بارك الله فيكم هل يشترط الوضوء أو الطهارة أو لا يشترط. فذكر البخاري أن ابن عمر كان يسجد على غير وضوء. وطبعا بارك الله فيكم، من اشترط الطهارة لسجود التلاوة عليه الدليل الواضح، لأنه هذه عبادة والعبادة تحتاج إلى دليل. هذه قاعدة يجب أن نفهمها جميعا، أن العبادة تحتاج إلى دليل. فإذا قلت أنه يشترط لي سجود التلاوة خارج الصلاة الطهارة فعليك بالدليل، ولا يوجد دليل على ذلك، لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع ولا في قياس. فإذا قيل أن السجود من الصلاة والجزء من الصلاة صلاة والصلاة تحتاج الطهارة، قيل كذلك قراءة القرآن، وكذلك الجلوس، وكذلك الذكر والقيام والسلام، كلها من الصلاة، فهل تحتاج إلى طهارة؟ ما تحتاج. فنفس الشيء، والله تعالى أعلى وأعلم. حديث نمرة 23. أبو هريرة رضي الله عنه berichtete, dass er sagte: Wir haben uns niedergeworfen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in إذا السماء انشقت سورة الانشقاق، اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق، رواه مسلم. This is by Muslim überliefert. Diese Niederwerfung heißt Rezitationsniederwerfung. Rezitationsniederwerfung. Und das ist mit Sicherheit, mit Konsens der Gelehrten, etwas, was von der Religion ist. Aber die Gelehrten haben verschiedene Ansichten getroffen bezüglich erstmal, wie viel, erstmal Entschuldigung, ob diese Niederwerfung Pflicht ist oder empfehlenswert. Zweitens, wie viele Niederwerfungen, Rezitationsniederwerfungen sind im Koran. Drittens, braucht man für diese Niederwerfung außerhalb des Gebetes, braucht man dafür Wudu oder Tahara, Reinheit, rituelle Reinheit, oder braucht man nicht? Das sind, barakallahu fikum, die drei Themen, die man hier sagen kann zu dieser Sujud. Es gibt noch andere Themen, aber die kommen nachher, inshallah. Auf jeden Fall, die meisten Gelehrten sagen, Sujud at-Tilawa, das bedeutet Rezitationsniederwerfung, ist empfehlenswert und nicht Pflicht, außer bei Ahnaf. Und bei manchen von Malikiya, die sagen, das wäre Pflicht. Aber man kann diese Pflicht nicht bestätigen, weil es Hadithe gibt, dass die Sahaba mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowas gelesen haben und manche haben sich niedergeworfen und andere nicht. Wäre das Pflicht, dann müssten alle eigentlich sich niederwerfen. Zweitens, wie viele Rezitationsniederwerfungen oder wie viel sind das? Manche Gelehrten haben gesagt 11, andere haben gesagt 14, andere haben gesagt 15. Und andere haben gesagt 8. Mit 8 ist in Ordnung, alle sind einig. Dann bleibt 11, 14 und 15, Wallahu ta'ala alaulam, die sind 14. Die sind 14 Rezitationsniederwerfungen im Koran. Braucht man dafür rituelle Reinheit oder nicht? Außerhalb des Gebets. Im Gebet ist sowieso, weil man nicht betet ohne Reinheit. Aber dann außerhalb des Gebetes, man braucht das nicht. Warum? Weil es keinen Beweis dafür gibt. Und Al-Bukhari selber hat davon erzählt, dass Ibn Umar sich niedergeworfen hat, Rezitationsniederwerfung, ohne Wudu zu haben. Und es gibt keinen Beweis eigentlich, weil wir in der Religion eine Regel haben. Und lernt diese Regel. Jede Handlung in der Religion braucht einen Beleg, braucht einen Beweis. Und wenn du etwas sagst, dann brauchst du zu belegen. Und wenn man sagt, du brauchst Wudu für Rezitationsniederwerfung, dann ist die Frage, wo ist der Beweis? Und da gibt es weder im Koran noch in der Sunna, weder in Konsens noch in Analogieschluss, dass man diesen Beweis holt. Das heißt, es gibt keinen Beweis dafür. Und deshalb, man braucht das nicht. Und die Gelehrten, die gesagt haben, oder diejenigen, die sagen, ah, das ist ein Teil des Gebetes und ein Teil des Gebetes ist Gebet und deshalb braucht man, sagen wir, okay, Stehen auch ist ein Teil des Gebetes. Salam ist ein Teil des Gebetes. Erwähnen ist ein Teil des Gebetes. Wenn du Salam machst und wenn du stehst, und wenn du Salam oder wenn du Allah erwähnst, brauchst du dafür rituelle Waschung oder rituelle Reinigung? Sagt man nein, sagen wir dann. Sabarakallahu fikum. Sujud al-Tilawa ist inshallah wünschenswert oder empfehlenswert. Zweitens, die sind 14 Sajda und du brauchst dafür kein Wudu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود. شوف الدليل الآن. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. صاد ليست من عزائم السجود، أي ليست مما ورد في السجود فيها أمر ولا تحريض ولا تخصيص ولا تحضيض ولا حث، ما فيها. ورأيت رسول الله يسجد، أي ما فيها أمر وهذا دليل على أن سجود التلاوة مستحب وليس واجب، وليس واجب. بارك الله فيكم. ورد هذا الحديث بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام بأنه فعلها، لأنه داود عليه السلام سجد في سورة صاد، سجد داود، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في تلك. فسجود التلاوة ليس من العزائم، وإنما بارك الله فيكم إنما من المستحبات. وعنه أي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يعني سورة النجم والنجم إذا هوى، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. وطبعا في خلاف كبير بين أهل العلم، ولكن ما في داعي للخوض في ذلك الأمر كثيرا. وعن زيد بن ثابت، الحديث 322، وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. لاحظ، سجد بالنجم وبعدين لم يسجد فيها، فمرة فعل ومرة الأمر ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الاثنتين في الثنتين، ولكنه لم يسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأجيب بأن ترك السجود تارة وفعله تارة دليل على السنية أو لمانع لذلك. بارك الله فيكم. حديث غامضت عين زونسك ابن عباس ساكتين رضوان الله عليه، صاد ليست من عزائم السجود. Das ist nicht von dem, was man unbedingt sich niederwerfen muss. Und ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, er hat sich niedergeworfen in diese Sura. Weil in Sura Zad eine Sajda vorliegt. Es gibt eine Sajda, es gibt eine Rezitationsniederwerfung. Du siehst das im Koran, im arabischen Koran, man sieht das, das ist so wie ein Minarett, wie ein Moschee, kleine Moschee. Und es gibt eine Linie auch. Dort sollst du dich niederwerfen. In Surah Zad gibt es die Niederwerfung, weil Allah subhanahu wa ta'ala von Dawud alayhi as-salam gesprochen hat, dass er sich niedergeworfen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich niedergeworfen. Und Ibn Abbas auch sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich niedergeworfen hat in Surat al-Najm. In Surat al-Najm, Stern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich auch niedergeworfen. Und von Zayd ibn Thabit sagte, ich habe Surat al-Najm vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelesen. Und er hat sich nicht niedergeworfen. Und das ist bei Bukhari Muslim dieses Hadith. Das wird wir haben, der Prophet hat einmal in Surat al-Najm sich niedergeworfen, einmal hat er das nicht. Und wir haben von Ibn Abbas, dass in Surat Zad der Prophet sich niedergeworfen hat, aber der hat das nicht als sozusagen verpflichtend gemacht. Der hat das nicht so verlangt. Und von hier kann man sagen, Barakallahu fikum, dass die Rezitationsniederwerfung im Koran empfehlenswert ist und keine Pflicht. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Und Khalid ibn Ma'dan sagt, فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل وهو ضعيف. بارك الله فيكم. ولكن بارك الله فيكم، عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رفع إليه حديث عقبة ابن عامر بلفظ قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلم يقرأهما. إذا بارك الله فيكم، هذا الحديث حسن، أي هناك سجدتان في سورة الحج، في سورة الحج. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، أي ولكن فيه ضعف، فيه ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. فن خالد بن معدان زاكته سورة الحج هات فوت سوك متسواي في قسلش كات نيدف رتسيتاتيونس نيدف فونغن. سورة الحج استي سورة سواي und 20 سورة 22. Es gibt in dieser Sura zweimal Niederwerfungen. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Aber es gibt eine sozusagen Hassan-Überlieferung. Das ist nicht sahih, aber Hassan. Das ist eine Stufe zwischen schwach und sahih. Und das soll man nehmen in der Religion. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, gibt es in Surat al-Hajj zwei Rezitationsniederwerfungen? Er sagte ja. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das ist bei Ahmed und Tirmidhi auch von Hadith Uqba ibn Amir, aber es gibt Schwäche in dieser Überlieferung, aber da kann man sagen, das ist Hassan, wallahu ta'ala ala. وأعلم. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجدها فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو كذلك في موطأ مالك. في موطأ مالك. يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، يعني بآية السجود، فمن سجدها فقد أصاب، يعني من سجدها فقد أصاب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ما في إثم عليه، هي ليست بواجبة، هي لو كانت واجبة فعليه إثم إذا لم يسجد. وفي رواية أخرى لم يفرض الله سبحانه وتعالى السجود، أي لم يجعله فرضا إلا أن نشاء، يعني نحن نفعل ذلك إذا أردنا، يعني هلا إذا مرت آية فيها السجود إما أن تسجد وإما أن تترك كما تحب. بارك الله فيكم. 325 عمر رضوان الله عليه زاكته وهي لويته فيا Wir rezitieren oder wir kommen an Ayat. In diesen Ayat gibt es Rezitationsniederwerfungen. Wer sich niederwirft, hat die Sunna getroffen, hat es gemacht. Und wer sich nicht niederwirft, dann gibt es für ihn keine Sünde. Da hat man keine Sünde begangen. Das ist bei Bukhari. Und auch bei Bukhari, Umar sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Rezitation, Niederwerfung nicht Pflicht gemacht. Nein. Außer, dass wir wollen, dass wir wie wir wollen. Und das ist auch in Muwatta al-Imam Malik. Die Sache ist klar dann geworden jetzt für uns. Das bedeutet, das ist keine Pflicht, sondern das ist eine empfehlenswerte Sache. Machst du das, dann bekommst du dafür einen Lohn. Machst du das nicht, dann gibt es keine Sünde. Und das ist eigentlich die Definition von empfehlenswerten Handlungen. وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين والحديث ضعيف. والضعيف لا يستدل به. الضعيف لا يستدل به لأن فيه عبد الله، لأن فيه عبد الله العمري، وعبد الله العمري ضعيف. وفيه هنا كلمة كبر، وكلمة كبر لم تأتي في الحديث. قالوا هو من باب كان يعجب ذلك سفيان، يعني هو من باب أنه يستدل بالمفهوم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم لم يكبر، لا يوجد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وهذا فيه خلاف كبير، وهذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم. يعني هل إذا كنت في الصلاة أو إذا كنت لوحدك ومرت بك سجدة تقول الله أكبر ثم تسجد الله أكبر وتجلس، أم أنك مباشرة تسجد وتجلس من غير تكبير؟ قولان لأهل العلم. واحد طبعا يا أخوة لا يتعصب في مثل هذه المسائل ولا يتشدد بحيث يعمل فتنة كبيرة، الحديث ما فيه أنه كبر، ولكن بعض أهل العلم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع فذلك نكبر، وقالوا حتى يعلم الناس أنه يسجد، كيف سيعلم الناس؟ قالوا أقول ولكن السنة أولى. طب كيف يعرف الناس أنه سجد؟ لما ينقطع الصوت ويسجد وثم يقوم ويتم القراءة يعرف الناس ذلك. ثم لا بد للمسلم أن يعرف كتاب ربه وأن يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يعلم متى يسجد ومتى لا يسجد. ولكن الحديث هكذا كبر وسجد كبر هنا طيب. بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه زاكته دي قفيت محمد صلى الله عليه وسلم فليكته بايم قرآن غد ستيغن ذن اي عيني سجدة ذن اي عيني سجدة قليزن هات دس اي دس تكبير قمخت دس بيوت الله أكبر قزن und dann hat er sich niedergeworfen und wir haben uns niedergeworfen. Die Überlieferung ist schwach, weil Abdullah al-Amri in dieser Überlieferung ist und er ist schwach, diese Person. So, man kann das nicht als Beweis nehmen. Und hier auch gibt es noch etwas, was natürlich umstritten ist zwischen den Gelehrten. Wenn du im Gebet bist oder wenn du außerhalb des Gebetes bist und du hast eine Rezitationsniederwerfung gelesen, sollst du erstmal sagen, Allahu Akbar, dann niederwerfen, Allahu Akbar und dann sitzen? Oder ohne Allahu Akbar sofort niederwerfen und dann sitzen ohne Allahu Akbar? Manche Gelehrten sagen mit Allahu Akbar, andere sagen ohne. Und es gibt noch eine dritte Meinung. Man sagt, bei Niederwerfen brauchst du nichts zu sagen. Aber wenn du sitzt, dann sagst du Allahu Akbar. Aber eigentlich, barakallahu fikum, es gibt dafür keinen klaren Beweis. Im Gebet speziell gibt es keinen Beweis. Aber man sagt, ja, aber das steht hier Kabbara. Kabbara ist hier, barakallahu fikum, Mudraj. مدرج في الحديث بس بدون دس دس يمن دس sozusagen in Hadith getan hat, weil erklären wollte. Wollte erklären. Aber es gibt keinen Beweis dafür. Was macht der Imam eigentlich? Der Imam, wenn rezitiert, dann macht Niederwerfung ohne Takbir. Und dann steht auf und macht weiter. Rezitiert weiter, dann wissen die Leute. Und der Muslim sollte den Koran lernen, damit er genau weiß, wann ein Sajda ist und wann nicht. Und das ist eine Herausforderung für die Muslime. Weil manche Leute sagen, ja, die Leute wissen nicht. Ja, dann musst du den Koran lernen, damit du weißt, wann ein Sajda kommt und wann nicht. Diese nur 14 Stellen. Maximal 15. Was manche Gelehrten gesagt haben. Deshalb sollte man lernen. In diesem Zusammenhang, Barakallah. Auf jeden Fall, man darf auch daraus keine große Fitna machen, kein Problem machen, kein großes Problem machen. Okay, manche sagen mit Takbir, andere sagen kein Takbir, kein Problem. Schau mal, was der Imam macht und macht wie er und fertig, Punkt. Und wenn du allein bist, du brauchst kein Takbir, weil du was du tust. ماذا يقول الذي يسجد بارك الله فيكم؟ ماذا يقول؟ يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا دعاء سجود التلاوة الذي ثبت ورواه أحمد وأصحاب السنن الحاكم والبيهقي. وفي دعاء آخر، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا تسجد، واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يا هذا الدعاء يا هذا الدعاء. وفي رواية أنه يقول بأن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. تقولها ثلاثة في هناك زيادة لابن السكن. هذه الأدعية التي يقولها المسلم، هذه الأدعية التي يقولها المسلم في سجود التلاوة. وقال بعض أهل العلم أنه أيضا يسبح، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عظموه في الركوع وسبحوه في السجود. ولكن هذا بارك الله فيكم لا دليل عليه، لأن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذين الدعائين، فعلى هذا فاثبت والحمد لله رب العالمين. إذا كيف تكون سجود، كيف يكون سجود التلاوة؟ سجود التلاوة إذا مرت عليها في التلاوة إذا قرأتها، إما إذا أردت تسجد فاسجد، ما أردت تسجد لا تسجد كما تحب، بدك أجر أكثر غير وضوء، مع وضوء ما في مشكلة، ما تفعل شيء، تسجد تقول هذا الدعاء ثم ترفع وتكمل قراءتك في القرآن. في الصلاة تسجد بلا تكبير على قول أهل العلم مع تكبير، وثم ترفع تقول الدعاء وترفع وتكمل. الله تعالى على وعلا. بارك الله فيكم. Was sagt man eigentlich in dieser Rezitationsniederwerfung? Was sagt man? Man sagt, es gibt zwei Bittgebete. Ein Bittgebet hat سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره حوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالق. Mein Gesicht hat sich niedergeworfen vor demjenigen, der ihn erschaffen hat und gebildet hat und ihm Hörvermögen und Sehvermögen gegeben hat mit seiner Macht und Kraft. Gepriesen sei Allah, der beste Schöpfer. So sagt man ein Bittgebet. Und es gibt in einer Überlieferung dreimal, sagt man. Oder da sagt man, Allahumma ktub li biha indaka ajra. O Allah, schreibe für mich mit dieser Niederwerfung eine gute Tat. Waj'alha li indaka zukhra. Und spare das für mich bei dir. Wada' anni biha wizra. Und lösche für mich eine Sünde. Das wird mit dieser. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Und nimm das von mir an, wie du das von deinem Diener Daud angenommen hast. Du kannst dieses Bittgebet sagen oder das andere Bittgebet. Manche Gelehrten haben gesagt, man sagt auch سبحان ربي الأعلى, aber es gibt dafür keinen Beweis. Man sagt ja, عظموه في الركوع وسبحوه في السجود. Aber das ist jetzt kein Sujud, was für alles ist. Hier wird gemeint das Gebet, aber das ist hier kein Gebet. Das ist hier kein Gebet. Man braucht nichts zu sagen, außer dieses Gebet. Was macht man bezüglich jetzt Rezitationsniederwerfung? Wenn du im Koran diese Sajda-Aya gelesen hast, dann machst du Niederwerfung, sagst du dieses Gebet, eins von den beiden. Wenn du das nicht weißt, dann sagst du etwas. Wenn du nicht weißt, auch wenn du nicht sagen willst, wenn du nicht sagen willst, oder wenn du nicht weißt, wie man das hier sagt, dann machst du nur eine Niederwerfung und fertig, Punkt. Du sagst gar nichts. Und dann sitzt du. Wenn das im Gebet ist, du bist im Stehen, dann stehst du wieder auf und du rezitierst weiter im Gebet. So machst du. Das ist einfach. Wie kannst du wissen, ob eine Sajda vorliegt? Mit Koran lernen. Und wie ich schon gesagt habe, Barakallahu fikum, es gibt im Koran diese Sache, dass man so wie ein Kuppel im Koran sieht und es gibt eine Linie. Dann weißt du, dort ist Sajda. Urteil von sich da ist, dass es empfehlenswert. Empfehlenswert. Da gibt es noch eine Art von Sujud. Wir haben das erste Mal über Sujud As-Sahu gesprochen. Erinnert euch, vorige Woche, Dienstag, haben wir Vergesslichkeit-Niederwerfungen. Die zwei Vergesslichkeit-Niederwerfungen gelernt. مرة الماضية تكلمنا عن سجود السهو ثم تكلمنا الآن عن سجود التلاوة سجود خاص اسمه سجود تلاوة heute haben wir über سجود تلاوة es gibt noch eine Art von سجود das heißt سجود الشكر Dankbarkeit Niederwerfung du bist dankbar und du willst diese Dankbarkeit zeigen schnell was machst du? Du wirfst dich nieder عن أبي بكر عنه أن صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي وهو دليل على شرعية سجود الشكر ولكن الإمام مالك ورواية لأبي حنيفة بأنه لا كراهة فيها ولا ندب يعني أمر مباح أمر مباح ولكن هذا الحديث فيه شرعية ذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله دين وباعتبار النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهذا يعني أنه أمر مستحب هذا يعني أمر مستحب كان إذا أتاه أمر يسره الأمر الذي يسرك مضر يكون في الدين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد والحديث دليل على أنها مشروعة لأنها شكر لله سبحانه وتعالى هل يشترط لها الطهارة؟ لا يشترط لها الطهارة لأنه لا دليل على ذلك هل يكبر ويستقبل القبلة؟ لا دليل على هذا تسجد بأي جهة تريد وما في دليل على التكبير فيها هل سجود شكر يعني مثلا واحد أتاك وقال لك يا أخي الحمد لله المسلمون مثلا المسلمون أنشأوا مسجدا عظيما يدعون فيه إلى الله فتسجد لله شكرا يعني تصور الآن مثلا لو سمعنا أو لو سمعت خبر أنه مثلا من أعداء الإسلام دخل الإسلام وأعلن إسلامه أمام الناس يعني ما مو أمر يدعو إلى الشكر أو تصور أن حاكما من حكام المسلمين قرر أن يفتح بلاده لأهل الإسلام قال تعالوا انشأوا مساجد وادعوا الله والله يا أخي لازم نسجد 24 ساعة شكرا لله بس الله أعلم إذا بيصير هذا الأمر الله أعلم نسأل الله يهديهم جميعا وشي واحد منهم يعني يفعلها طبعا يعني هو بعيد ولكن يعني والله عند الله ما فيه قالوا لو آمن حمار الخطاب لآمن عمر وعمر دخل الإسلام فالله إذا بارك الله فيكم سجود الشكر أداك أمر يسرك سواء في الدنيا أو في الدين يعني مثلا إنسان كتب امتحان مسكين ويعني يريد النجاح فأتاه الأمر وقال نجحت فيسجد لله شكرا إنسان كان هي جاب قول هذا أحسن شيء والله أيوة نسأل الله السلامة الفريق فاز نسأل الله السلامة طيب أو مثلا إنسان بارك الله فيكم كان مريضا وشفاه الله فيسجد لله شكرا إنسان كان ينتظر ولد فالله سبحانه وتعالى أعطاه ولد يشكر الله سبحانه وتعالى بسجود الشكر وليس كما يفعل البعض اليوم يا لطيف نسأل الله السلام قال إلا أنت يا رسول الله كلنا فداك يا رسول الله وصدر من هون لهم باين يا هي الإيمان بالقلب لا تحتاج. طيب خير، بارك الله فيكم. يسكم في اتسو اتسو دانك باكايت نيدا فيرفون، دانك باكايت نيدا فيرفون. أبو بكر رضوان الله عليه يبليفة دست بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم عايز إيم أبو بكر رضوان الله عليه يبليفة als zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine gute Nachricht oder als eine gute Nachricht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreicht hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich niedergeworfen. Das Hadith wurde von Al-Khamsa überliefert aus An-Nasa'i. Das bedeutet, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ihn eine gute Nachricht erreicht hat in Religion oder im Leben, dann hat er als Dankbarkeit sich niedergeworfen. Und weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, das heißt, das gehört zu unserer Religion. Weil manche Gelehrten, wie zum Beispiel eine Aussage von Abu Hanifa oder Ansicht und eine Meinung von Malik, die haben gesagt, es gibt weder dafür gute oder schlechtes. Wenn du verlässt, kein Problem, wenn du machst, kein Problem. Aber eigentlich nein. Wenn du das machst, dann bekommst du dafür Ajr, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Salawatullahi wa salamuhu alayh. Und das ist klar, dass in diesem Hadith ein Beweis ist dafür, dass man sich niederwerfen kann. Braucht man dafür rituelle Reinigung? Nein. Weil es keinen Beweis dafür gibt. Sagt man Takbir? Nein. Gibt es ein bestimmtes Bittgebet, was du sagst? Auch nein. Das bedeutet nur eine Niederwerfung und fertig. Braucht man die Richtung von Qibla? Auch nein. Du kannst das egal in welcher Richtung machen. Natürlich, es ist besser, wenn du Wudu hast, es ist besser, wenn du die Richtung von Qibla hast. Natürlich ist es besser. Aber allgemein brauchst du das Ganze nicht. Das ist nicht jetzt Pflicht oder so weiter. Und deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Das bedeutet, erreicht dir oder dich. Erreicht dir eine gute Nachricht, dich eine gute Nachricht. Wenn eine gute Nachricht dich erreicht hat, dann kannst du dich niederwerfen. Angenommen, du hast eine Prüfung geschrieben und man kommt zu dir und sagt, ja, du hast gut gemacht, bestanden. Dann bist du froh, dann wirfst du dich nieder. Ein Bruder von uns, man ruft ihn an, sagt, ja, wir akzeptieren, du kannst heiraten. Ja, der ist froh, der kann sich niederwerfen. Du bist krank und du bist gesund geworden, dann kannst du dich niederwerfen. Zum Beispiel, wenn wir hören jetzt, ein Gegner des Islam, ein fanatischer Gegner des Islam, der den Islam gehasst hat, der sagt, ich bin Muslim geworden und ich habe den Islam angenommen. Natürlich, wir sind dankbar, dann werfen wir uns nieder. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Angenommen, ich habe ein Beispiel auf Arabisch gesagt, sag das auf Deutsch. Wir haben gesagt, wir verbergen nicht. Alhamdulillah, wir verbergen nicht. Wir sind transparent, transparent wie Wasser. Wenn zum Beispiel jetzt ein Machtinhaber in den muslimischen Ländern endlich entscheidet und sagt, ja, die Muslime, kommt zu meinem Land. Ihr könnt Dawa machen, ihr könnt Moscheen gründen, ihr könnt den Islam praktizieren, wie ihr wollt. Da sind wir Allah froh. Dann werden wir, ich werde nicht schwarz morgen, ich werde in eine Stunde auswandern, weil ich den Islam dort praktiziere. Was möchte ich besser als diese Sache? Dann bin ich dankbar, dann werfe ich mich nieder. Aber Allahu alam, ob wir uns niederwerfen würden. Ja, warum? Weil ich denke nicht, dass wir sowas erleben werden. Allahu alam, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdirrahman ibn Auf radiyallahu anhu qal, sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujuda thumma rafa'a ra'sahu faqal inna Jibril atani fabashsharani fasajadtu lillahi shukra walakin alhadith da'if huwa 'inda Ahmad wal Hakim walakinahu da'if. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك رواه البيهقي وأصله في البخاري. نعم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا خر لله ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى. وانتبهوا ما حكمة السجود هنا للشكر، لأن السجود من أخص العبادات، لأنه دليل على الخضوع لله سبحانه وتعالى. لما تسجد لله سبحانه وتعالى فإنك تحقق هنا معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. حديث غاوندة أختون زوانسك عبد الرحمن بن عوف sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat sich niedergeworfen und hat das lang gemacht und dann hat er seinen Kopf gehoben und sagte, Jibril kam zu mir und er hat mir eine frohe Botschaft mitgebracht, deshalb habe ich mich niedergeworfen als Dankbarkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmad, aber das ist schwach. Barakallahu fikum. Hadith 329. Al-Bara ibn Azib, radhiyallahu alayhi, erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib nach Jemen schickte. Dann hat Ali ibn Abi Talib einen Brief geschickt, dass die Leute aus Jemen den Islam angenommen haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hat den Brief gelesen und er hat sich sofort niedergeworfen. Dankbar für Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Leute den Islam angenommen haben. Das Hadith ist von Al-Bayhaqi überliefert und ursprünglich ist das bei Al-Bukhari in Al-Kubra. Das ist Barakallahu fikum. Natürlich, das ist die Dankbarkeit. Und warum diese Niederwerfung? Oder was ist die Weisheit der Niederwerfung? Weil Niederwerfung ist das beste Zeichen, dass man zeigt, ich bin Diener Allahs und ich ergebe mich. Weil man sozusagen ganz ins Sujud geht, sich niederwirft, damit man bestätigt, ich bin Diener Allahs und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala mir gegeben hat. Somit barakallahu fik. Kommen wir inshallah zu Ende dieses Kapitels, auch Kapitel 8. Von dem Buch des Gebetes. Das nächste Mal reden wir über Babu Salat al-Tatawwu', Kapitel 9. Das nächste Mal fangen wir mit Hadith 330 an und wir reden über zusätzliche Gebete. Zusätzliche Gebete bin ich da. Idan, hakada intahayna min hadha al-bab, barakallahu fikum, wa huwa Babu Sujudi awwalan, Babu Sujudi al-Sahwi. والشكر باب السجود السهو والتلاوة وغيره أي الشكر. انتهينا من هذا الباب والمرة القادمة سنبدأ إن شاء الله بالباب التاسع من كتاب الصلاة باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع أي صلاة النفل. أسأل الله سبحانه وتعالى وهو الحديث رقم 330 القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان من أول الدرس؟ نعم. Ja. Ich habe noch eine Frage. Gute Nachricht, oder? Ja. Morgen. Ich habe noch eine Frage. Im Gebet, wenn man in der Gemeinschaft betet und ich bin fertig, dann mache ich meinen Finger runter oder halte ich ihn bis dann ist er dann. Wenn du mit dem Gebeten fertig bist, ja, machst du dein Finger runter, oder? So runter. Nein, du brauchst nicht. Komm nicht runter. Wenn der Imam sagt Salam alaikum, dann machst du runter. Aber nicht alle Finger zusammen. Nicht so, schau mal. Wie manche machen, die machen so. Das ist falsch. So, so muss. Salam alaikum, schau mal. Auch wenn ich jetzt nichts mehr sage, den Finger so halten. Ja, du kannst so halten, weil das an sich selbst Mitgebet ist. Allah ta'ala alaikum. Das war gute 60, ich sprach. Der redet 60, der Junge. طيب خير ان شاء الله. ويدا نشفستن بالتو eventuell eventuell ان 15 minuten komme ich wieder rein. Eventuell wartet 15 minuten vielleicht beantworte ich ein paar fragen. Wenn nicht dann bis morgen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحده لا